für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland. Wir haben keine andere Wahl, Aufrichtung und Sieg. Gegen Spießertum und Kapital, ihren Geld und Sakrieg. Der Kampf genau, der Linke, der ganze rote Brut. Doch wir werden sie besiegen mit rechtem deutschen Mut. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für Deutschland in der Schlacht in Deutschland. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für unser Vaterland. Ausländer und Besatzerpakt, ewig hassen und kämpfen werden wir gegen sie, bis sie unser Land verlassen. Einigkeit, Recht und Freiheit, das sei unser Streben. Wir werden weiter kämpfen, bis Deutschland eins wird wieder leben. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für Deutschland in der Schlacht für Deutschland. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für unser Vaterland. Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland. Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland. Wir haben keine andere Wahl, auf geht's zum Endsieg. Gegen Spießertum und Kapital, ihren Geld und der Krieg. Der Kampf geht auf, wir legen den ganzen roten Brot. Doch wir werden sie besiegen mit rechtem deutschen Mut.